Good morning. Guten Morning. Morgen. I trust all of you are doing Ich gehe well. davon aus, dass es euch allen gut geht. You're supposed to do Es well. sollte euch gut gehen. You're not doing well, you have to fix Wenn das that. nicht der Fall ist, müsst ihr es ändern. It's always over you, so. And you fix it by believing the right things, not doing the right Und ihr things. ändert es, indem ihr die richtigen Dinge glaubt, nicht tut. That's something Christians have to learn. You Das self. müssen Christen lernen. They always believe if they do the right things, then they will be fine. Sie It's denken simple. immer, wenn sie das Richtige tun, geht es ihnen gut. It's not big. And I know it's important to do the right things. Und So ich weiß, dass simple. es wichtig ist, die richtigen Dinge zu tun. But doing has to come out of Aber das believing. Tun kommt aus dem Glauben. Because if you do something different, that you actually believe in your Und wenn du heart, etwas anderes tust als das, was du tatsächlich in deinem Herzen glaubst, you're living with an internal, like, divided lebst personality. du mit einer innerlich gespaltenen Persönlichkeit. So inside of you believe Innerlich something. glaubst du etwas, You're going against your heart, you doch du believe it. handelst entgegen deinem Herzen und tust etwas anderes. And this is Und das very ist sehr gefährlich. being pretty good. It's Man called nennt es Religion. religion. And today, all over the world, people are so worn out because Und of heute religion. sind Menschen auf der ganzen Welt so ausgelaugt wegen Religion. Because for a long time they've been doing, but their heart was in a different Denn place. seit langer, langer Zeit haben sie Dinge getan, doch ihr Herz war an einem ganz anderen Punkt. Also schau. So, no, if you act out of your heart, Wenn du naturally, ganz natürlich aus deinem Herzen handelst, age com base em seu coração, it means that life for you is not ist das Leben für dich nicht anstrengend. cansativa. It's this natural flow of receiving from God and just letting it flow Es ist ein natürlicher Fluss, du empfängst von Gott und lässt es durch dich fließen. through you. So flow de você. Aber Mas, if you are told you have to do the right wenn things, man dir ständig sagte, dass du die richtigen Dinge tun musst, without believing the right things in your heart, ohne dass du die richtigen Dinge in deinem Herzen glaubst, you are all day long acting against your heart wirst du beating. den ganzen Tag lang entgegen deines Herzensglaubens handeln. Contra suas crenças do coração. And this will wear everybody Und out. das wird jeden erschöpfen. Mundo. This is why all over the world today, so many people, Deshalb gehen heute so viele Menschen auf der ganzen Welt tantas pessoas are walking away from vom Christianity. Christentum weg. Afastando do cristianismo. One of the reasons is because they've done, but believed something different than that. Einer der Gründe ist, dass sie so viel getan haben, aber sie haben etwas anderes geglaubt. Diferente em seus corações. And now Und was ist passiert? what happens? Now they're so tired, they just can't handle Jetzt sind sie so müde, dass sie es nicht mehr tun können. it. Deshalb brechen sie zusammen. So today I'm going to talk about a scripture that's not Heute werde ich über eine Bibelstelle sprechen, die nicht neu ist. novel. If you have been following me for a little bit, it's not new at all. Wenn du mir seit einiger Zeit folgst, ist sie ganz und gar nicht neu. Of course, I've been talking about this very one scripture for a Denn long ich habe schon sehr viel über diese eine Bibelstelle gesprochen. time. But I'm going to talk a little bit about some other Aber stuff. ich werde noch über ein paar andere Aspekte sprechen. And this is Ephesians chapter Und die 1. Stelle ist Epheser 1. And I'm going to read the Ich Passion. lese heute die Passion-Übersetzung. It's not Passion. So look, in the Passion Bible, and I'm going straight to Und verse ich gehe direkt zu Vers 3. 3. Verse 3, never so Passion. And in the Passion Bible, here's what it says. In der Passion-Bibel steht Folgendes. Jesus. I mean, you know, in the New King James it says. Und ihr wisst, in der Elberfelder zum Beispiel heißt es: Yeah, nein, see it right, Jesus. Blessed be the God, the Lord, the Father of the Lord Jesus Christ, who's blessed with every spiritual blessing in the heavenly place in Christ Jesus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. In Christus Jesus. So we're going directly to this verse, but in the Wir gehen also direkt zu diesem Vers, aber in der Passion-Bibel. I like it in the Passion because it says the same thing, just to put it in a beautiful poetic. Mir gefällt es in der Passion, weil dort dasselbe steht, allerdings in einer wunderschönen poetischen Sprache. So look, every spiritual blessing in the heavenly place has already been lavished upon us. Also schau, jede geistliche Segnung in der Himmelswelt wurde bereits über uns ausgeschüttet. As regiões celestiais foram derramadas sobre nós. You know, the word lavished is such a beautiful word. Wisst ihr, das Wort ausgeschüttet über ist so ein wunderschönes Wort. Es ist wirklich schwer, es gut zu beschreiben. Because it's more than just given upon you. Porque Denn es ist mehr als nur gegeben. The word lavish describes something extraordinary. Das Wort beschreibt etwas Außergewöhnliches. Experiencia muito mais extraordinária. It describes describes something like this, huge, big, like ridiculous and generous. Es beschreibt etwas Großes, Riesiges und unwahrscheinlich Großzügiges. And every single blessing that is existing, that is possible for us to have. It tells us best. Und jede einzelne geistliche Segnung existiert nicht nur, sondern wir können sie auch haben. Given unto us. Sie wurden uns nicht nur gegeben, but they've been generously poured upon us. Sondern sie wurden großzügig über uns ausgegossen. And you know, and this is the big question that so many people have to me. Yes, und das ist die große Frage, die mir so viele Leute stellen. Reinhard, if this is true, and of course we believe the Bible is true. Reinhard, wenn das wahr ist, und natürlich glauben wir, dass die Bibel wahr ist. Se isso for verdade, obviamente nós cremos que a Bíblia é verdade. If this is really true, then why do I experience the opposite? Aber wenn das wirklich wahr ist, warum erlebe ich dann das Gegenteil? Why do I experience a life of stress? Warum erfahre ich ein Leben voller Stress, voller Anspannung? Why do I experience a life of lack? Warum erlebe ich ein Leben voller Mangel? And you know, and it's strange how we always try to find the reason for the Bible not working in our life. Outside of ourselves. Es ist selten, dass wir immer versuchen, den Grund dafür, warum die Bibel in unserem Leben nicht funktioniert, außerhalb von uns zu finden. Vor vielen, vielen Jahren, ich erinnere mich daran, aber ich weiß nicht mehr genau wann, aber vor langer Zeit, habe ich diese Entscheidung getroffen. Ich werde die Bibel so lesen, als ob sie 100% wahr ist. Ist das nicht seltsam, wenn ein Christ so etwas sagt? Aber ich habe erkannt, dass wir so viel von der Bibel lesen und nicht glauben, dass es wirklich wahr ist. Wir lesen es und denken, ach ja, das ist schön, aber es ist nie unsere Erfahrung. So I said, everything that I read there, I just believe it's 100% the truth. Und deshalb habe ich gesagt, bei allem, was ich dort lese, glaube ich, dass es 100% wahr ist. Made a second choice. Yeah. Und dann traf ich eine zweite Entscheidung. Everything I read anywhere in the Bible, I will only accept it through the lenses of the new covenant. Alles, was ich in der Bibel lese, werde ich nur durch die Brille des neuen Bundes annehmen. Otherwise, I will say I will not understand. Ansonsten werde ich sagen, ich verstehe das nicht. So there are Bible verses that for a few years I said, sorry, I don't understand it. Deshalb gibt es Bibelverse, bei denen ich jahrelang gesagt habe, tut mir leid, ich verstehe sie nicht. Sometimes you say, excuse me, I don't understand. People would come to me and say, Reinhard, you say we need to stop asking God all the time, but what about this? Die Leute kommen zu mir und sagen, Reinhard, du hast gesagt, hört auf, Gott zu bitten, aber was ist mit diesem Vers? Ich sagte, tut mir leid, das verstehe ich nicht. Ich kann sehen, dass es in der Bibel steht. Aber Gott verhält sich mir gegenüber nur gemäß dem, was Jesus getan hat, nicht gemäß meiner Taten. Deshalb verstehe ich das nicht. Aber ich glaube nicht, dass es das bedeutet, wie es scheinbar aussieht. Diese Entscheidung war sehr, sehr wichtig für mich. Diese Entscheidung war sehr, sehr wichtig für mich. Und ich sage euch warum. Ich habe entdeckt, wie viele Bibelverse wir falsch verstanden haben. Ich habe herausgefunden, dass wir durch Religion die Bibel etwas aussagen ließen, was sie gar nicht sagt. These two decisions were very important. Für mich waren diese beiden Entscheidungen also sehr wichtig. Die Bibel ist wahr. And if it is not, if it doesn't fit into the finished work of the cross and the new covenant. Und wenn es nicht in das vollbrachte Werk des Kreuzes und in den neuen Bund passt, then I rather say I really don't understand. Dann sage ich lieber, ich verstehe den Vers nicht. But I don't believe this is what it means. What it obviously looks like what it means. Aber ich glaube nicht, dass es das bedeutet, was es zu bedeuten scheint. Because God does not relate to me outside of what Jesus did. Denn Gott steht nicht außerhalb von dem, was Jesus getan hat, mit mir in Beziehung. These two decisions make the Bible alive to me like nothing else. Diese beiden Entscheidungen machen die Bibel für mich lebendig wie nichts anderes. But look what else it did. Aber schau, was noch passierte. These two decisions made the Bible become an experience to me like nothing else before. Diese beiden Entscheidungen machten die Bibel zu einer Erfahrung für mich wie nichts anderes zuvor. Leute sagen also zu mir, Reinhard, wenn jede geistliche Segnung bereits über mich ausgeschüttet wurde, wie du das sagst, Zuerst einmal sage ich nicht, ich sage das, die Bibel sagt das. But then I tell them, und dann sage ich ihnen, wenn du es nicht erlebst, kannst du nicht einfach ändern, was die Bibel sagt. Seht ihr, die dritte Entscheidung, die ich traf, und das war alles zur gleichen Zeit. Ich sagte, Herr, wenn mein Leben und das, was ich in der Bibel verstehe, nicht übereinstimmen, dann werde ich nicht versuchen, das zu ändern, was die Bibel sagt. Ich werde das nie tun. Ich werde es stehen lassen und sagen, mein Leben muss sich ändern. Schau, wie viele Christen diesen so falschen Zugang haben. Tja, ich erlebe nicht jede geistliche Segnung in der Himmelswelt in Christus. Therefore, this is not true. Deshalb ist das nicht wahr. And the defined Bible verses outside of the context that seems to prove to them that this is not the truth. Und dann nehmen sie Bibelverse aus dem Kontext heraus, die ihnen scheinbar beweisen, dass hier nicht die Wahrheit ist. Ah, Reinhard, but look at this, look at that. Aber Reinhard, schau doch dies oder das an. And you know, if you want to live your life like this, sure, you're free to live your life how you want. Und okay, wenn du dein Leben so leben willst, tu es. Du bist frei, dein Leben so zu leben, wie du willst. And always tell yourself. I said, aber denke immer. When the life on this earth is over, you're not giving account to me, to a pastor, to a church, to anybody. Wenn das Leben auf dieser Erde vorbei ist, musst du nicht vor mir oder deinem Pastor oder deiner Kirche Rechenschaft ablegen, von niemandem. Nicht vor deinem Ehemann. Du wirst vor Jesus stehen und du wirst Rechenschaft ablegen müssen. Das musst du dir immer sagen. So that's why I'm telling you, you are free to live your life because you don't have to give account to me. You have to give account to Jesus. Sondern sage dir, du bist frei, dein Leben so zu leben, wie du willst, denn du musst nicht mir Rechenschaft ablegen, sondern Jesus. Aber hier ist die Entscheidung, die ich getroffen habe. If I do not experience what it says, wenn ich nicht erlebe, was dort steht, I'm never going to try to change what it says. Dann werde ich niemals versuchen, die Aussage zu ändern. Oder in der Bibel nach einem Grund suchen, warum ich es nicht erlebe. I will look into my own life. Ich werde mein eigenes Leben anschauen, eine sorgfältige Inventur meines Herzens machen. Und ich werde sagen, der einzige Grund, warum ich es nicht glaube, kann nur in mir sein. Wenn ich es nicht erlebe, muss das wegen meinem Herzen sein, nicht wegen der Bibel. Aber leider haben wir so viele Theologien entwickelt, um den Unglauben unseres Herzens zu entschuldigen. Und damit müssen wir aufhören. Wenn du die Wahrheit des Neuen Bundes nicht erlebst, ist das nicht Gottes Schuld. It is absolutely 100% your own fault. Es ist hundertprozentig vollkommen deine eigene Schuld. Es ist so schwer für uns, die Verantwortung für unser Leben zu übernehmen, nicht wahr? The devil, my pastor, God. Der Teufel, mein Pastor, Gott, Deus, my past, meine Vergangenheit, my friends, meine Freunde, Reinhard. Wir geben allen die Schuld. Aber wir schauen nicht in unser eigenes Herz und sagen, wo ist diese stinkende falsche Denkweise und dieser falsche Glaube? Ich muss die Wurzel davon in mir finden. Ich sage damit nicht, dass du ständig auf deine eigenen Schwächen schauen sollst. Davon rede ich hier nicht. Erinnere dich. Ich sage nicht, hey, geh durch dein Leben und sei dir immer bewusst, dass du das Problem bist. Du bist das Problem. Du bist das Problem. Das sage ich nicht. Ich sage Folgendes. If or no. Since the Bible is the truth, wenn und vielmehr, weil die Bibel wahr ist, every spiritual blessing, und da jede geistliche Segnung bereits, has already been, that is something that is a completed action, das heißt, es ist bereits vollkommen geschehen, it's been lavished upon me, sie wurde bereits über mich ausgegossen. And this is not my day-to-day experience, und wenn das nicht meine tägliche Erfahrung ist, then the problem is inside of my heart. Dann ist das Problem in meinem Herzen. Listen. Hör zu. Jeannie is just telling us here she loves this truth. Jeannie sagt uns gerade, dass sie diese Wahrheit liebt. She was just here in my house last week. Sie war erst letzte Woche hier in meinem Haus. And you know, I really like the picture too, Jeannie, that you sent me. It's so beautiful. Und ich mag das Bild wirklich sehr, die du mir geschickt hast, Jeannie. Es ist schön, so schön. Strahlende Menschen, die Jesus ausstrahlen. It's a photo for me. Es ist ein Foto von ihr und mir. For me, she's the perfect example. Aber für mich ist sie das perfekte Beispiel. I watched such a transformation in her that is beyond beautiful. Ich habe so eine Transformation in ihr miterlebt, die absolut wunderschön ist. And you know what? Und wisst ihr was? When she had the courage to look into her own heart and fix the problem there, her life transformed. Als sie den Mut hat, in ihr eigenes Herz zu schauen und das Problem dort zu lösen, verwandelte sich ihr Leben. I can bring you people, I mean hundreds and hundreds of people. Ich kann euch Menschen zeigen, hunderte und aberhunderte Menschen, die diese Wahrheit gehört haben, die diese Wahrheit gelesen haben und die in einem Gefängnis sind und immer noch die Schuld auf andere schieben, warum sie diese Wahrheit nicht erleben. Aber ich kann euch auch hunderte oder tausende Menschen bringen, die diese Wahrheit ergriffen haben und gesagt haben, it's not my experience. Es ist nicht meine Erfahrung. So, I need to fix it in my own heart. Deshalb muss ich es in meinem eigenen Herzen klären. And they had the courage to do this. Und sie hatten den Mut, das zu tun. And they live this truth. Und sie leben diese Wahrheit. And the first person that I'm going to bring you, und die erste Person, die ich euch nennen werde, ist dieser Kerl, der hier sitzt. I live in struggling. Ich lebte in Kämpfen. I live in stress. Ich lebte im Stress. I live in lack. Ich lebte im Mangel. I live in so many things I should never have lived with. Ich lebte in so vielen Dingen, in denen ich niemals leben sollte. God began to speak to me about the new covenant. Und als Gott anfing, mit mir über den neuen Bund zu sprechen, and that everything is done, it's finished, it's all settled, und dass alles erledigt, vollbracht und geregelt ist, and I need to stop praying the way I pray, und ich aufhören musste, so zu beten, wie ich betete, this was hard. War das schwer. You know why it was hard? Weißt du, warum es schwer war? Because I probably could have been in the, you know, Guinness Book of World Records for prayer champion. Weil ich damals wahrscheinlich in das Guinness Buch der Weltrekorde der Champion im Gebet eingetragen werden konnte. Nobody has an idea how many hours I spent on my knees. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Stunden am Tag ich damals auf meinen Knien verbracht habe. Keiner kann sich vorstellen, wie meine Gebetsliste aussah. Und zwar seit meiner Teenagerzeit. When I was 21, als ich 21 war, I spent every single Friday night, verbrachte ich jeden Freitagabend from 11 o'clock at night until 7 o'clock in the morning on my knees praying. Von 23 bis 7 Uhr am nächsten Morgen auf meinen Knien im Gebet. Every Friday night. Jeden Freitagabend. I was praying the whole night. Ich betete die ganze Nacht. When I didn't sleep during the day, I had to get on with my day. Und dann schlief ich nicht tagsüber. Ich musste meinen Alltag weitermachen. And I guess it's like Paul. Ich denke, das ist wie bei Paulus. Not that I'm comparing myself. Nicht, dass ich mich mit Paulus vergleiche. But Paul said, because I did it in ignorance, you know, God was so merciful to me. Aber Paulus sagte, weil ich es in Unwissenheit getan habe, war Gott so gnädig zu mir. Ignorância, Deus foi tão misericordioso para comigo. You know, Paul killed the Christians believing he was doing the right thing. Paulus tötete die Christen, weil er glaubte, dass er das Richtige tut. He murdered and persecuted Christians believing he was actually doing God a favor. Er verfolgte und brachte die Christen um, weil er glaubte, dass er Gott damit einen Gefallen tat. So God understood him. Das heißt, Gott verstand ihn. Aber Gott zeigte ihm Gnade und machte ihn zum größten Apostel. So look at this. Also schaut. I was the same. Ich war genauso. I really believe that God was so proud of this 21-year-old boy. Ich glaube wirklich, dass Gott so stolz auf diesen 21-jährigen Jungen war. Because he spent the whole night every Friday on the knee crying out to God to do stuff. Weil er jeden Freitag die ganze Nacht auf den Knien verbrachte und zu Gott schrie, damit er Dinge tut. Of course, I know the Bible verses to make sure, you know, to back that up. Und selbstverständlich kenne ich die Bibelverse, mit denen ich das belegen konnte. Und diese Bibelverse waren: ask, seek, knock. Bittet, sucht, klopft an. The Bible verse Bible verses from Luke 18. Oder Lukas 18. Die Witwe und der ungerechte Richter. You know, so all the Bible verses had nothing to do with what Jesus did on the cross and through the new covenant. Doch all meine Bibelverse hatten nichts damit zu tun, dass Jesus am Kreuz getan hat, auch durch den neuen Bund. All the Bible verses had to do with me being a prayer warrior. All die Bibelverse hatten mit mir zu tun, dass ich ein Gebetskämpfer bin, into the kingdom of God, der in das Reich Gottes hineindrängt. Wir buscavam o reino de Deus. The kingdom of God suffered violence and I, Reinhard, had to take it by force. Jeder dringt mit Gewalt in das Reich Gottes hinein und ich, Reinhard, reiße es mit Gewalt an mich. Heute schaue ich zurück und denke, oh mein Gott, wie war ich religiös? Woche für Woche verbrachte ich die ganze Zeit damit, Gott davon zu überzeugen, dass er Dinge tut, was er in Wirklichkeit niemals tat. Ich hatte eine Gebetsliste. Dutzende Punkte drauf. Dreimal am Tag war ich auf meinen Knien und las Gott diese Liste vor. Und ich sagte ihm, dass dies die Punkte sind, die er tun muss. Doch als Gott mich mit diesem Bibelvers konfrontierte, war ich so durcheinander. Ich sagte, nein, das kann nicht sein. Das war in den 80er Jahren, lange bevor Daniel überhaupt geboren war. Ich sagte, das kann nicht sein. Denn wenn dies die Wahrheit gewesen wäre, dann würde das mein Leben zeigen. Doch mein Leben zeigte das nicht. Ich muss mit Gott im Gebet kämpfen. Und hör zu, ich hatte Bibelverse für alles. Ich muss mit Gott im Gebet kämpfen, um sicherzustellen, dass ich meinen Segen erhalte. Ein Pastor, der mir sehr nahe stand und mich sehr gut kannte, sagte zu mir, du bist der erste Jakob, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Du kämpfst mit Gott die ganze Nacht. Und ich war so stolz auf mich. Wow, ich bin wie Jakob. Jakob sagte, ich lasse nicht, bis du mich segnest. Und er kämpfte die ganze Nacht mit Gott. Und am Ende hat er gewonnen. Auch wenn er den Rest seines Lebens hinkte. Und ich dachte, so muss ich ebenfalls leben. Die übrigen Christen sind nur lauwarme Christen, aber ich werde ein feuriger Christ sein. Und ich schaue zurück und sage, Lord, wie hast du so kind and so merciful to this religious guy. Ich schaue zurück und sage, oh Herr, wie konntest du so freundlich und so gnädig mit diesem religiösen Kerl sein? Eines Tages konfrontierte Gott mich mit genau diesem Bibelvers. Es ist wie gestern. And he says, Reinhard, if I've already given you everything, why do you work so hard to try to get me to give you? Er sagte, Reinhard, wenn ich dir bereits alles gegeben habe, warum arbeitest du dann so hart, um mich dazu zu bringen, dir Dinge zu geben? Aber ich sagte, Herr, ich habe es nicht. Wenn ich Versorgung brauche, muss ich die ganze Nacht auf meinen Knien verbringen und beten, damit Gott mir das Geld gibt, um die Rechnungen morgen zu bezahlen. Wenn ich ein Wunder brauche, dann muss ich mit Gott kämpfen, um das Wunder vom Himmel zu erhalten. Mit Gewalt erhalte ich das Wunder. Wir gehen an himmlische Orte und betreiben geistliche Kampfführung. Und wir reißen den Himmel auf. Und wir holen uns die Wunder mit Gewalt. Kannst du dir vorstellen, wie dass ich so war? Kannst du dir vorstellen, mit so einem Typ zusammenzuarbeiten? Das war ich. Und dann begann Gott, mein Herz mit dieser Wahrheit zu konfrontieren. Und es war schwer. Wisst ihr, warum es schwer war? Weil alles, was ich glaubte und tat, so gegensätzlich von dem war, dass es sich für mich falsch anfühlte, aufzuhören, zu Gott zu schreien, damit er mich segnet. Es fühlte sich sogar wie Blasphemie an. Blasphemando. You know, I thought, I can't sit in my chair and just say, thank you. Ich dachte wirklich, ich kann nicht in meinem Sessel sitzen und einfach Danke sagen. Because that's what the Lord told me to do. Denn das hat mir der Herr aufgetragen, das sollte ich tun. Stop convincing me, start convincing your heart. Er sagte zu mir, hör auf, mich zu überzeugen und fang an, dein Herz zu überzeugen. Começa a convencer o seu coração. And I thought, okay, I'm gonna obey. Und ich dachte, okay, ich werde gehorchen. Because I always wanted to obey God. Denn ich wollte Gott immer gehorchen. So I actually began to obey. Und ich fing also tatsächlich an zu gehorchen. I began to go into my prayer time. Ich begann in meine Gebetszeit zu gehen und ich fing an zu sagen, Gott, ich danke dir so sehr, dass ich mit jedem geistlichen Segen gesegnet bin und mein Gewissen, nicht der Teufel, mein Gewissen, das durch religiöse Glaubenssätze programmiert war, klagte mich an. Du hast eine halbe Stunde auf deinem Sessel verschwendet. Du hast eine halbe Stunde nicht mal mit Gebet verbracht. Was für ein Christ bist du denn? Und ich musste das durchkämpfen. Ich musste buchstäblich darum kämpfen, dass ich nicht auf die Anklagen meines Gewissens hörte. Erinnere dich, niemand lehrte das. Ihr wisst ja gar nicht, wie gesegnet ihr seid. Nicht nur in Jesus Christus, an himmlischen Orten. You guys don't even know how blessed you are that you have somebody here teaching you that had to walk through it with sweat, tears, blood. Ihr wisst gar nicht, wie gesegnet ihr seid, dass ihr jemanden habt, der euch das lehrt und der das durchlebt hat mit Schweiß, Tränen, Blut. You know, nobody said, Reinhard, let me teach you. Niemand sagte, Reinhard, ich werde dich das lehren. I'm teaching you. Ich lehre euch. Remember, erinnert euch. Ich wurde durch den Vers konfrontiert. The Holy Spirit began to talk to me. Und der Heilige Geist begann mit mir zu sprechen. Und nun musste ich kämpfen und herausfinden, was ich mit diesem anklagenden Gewissen machen sollte. Erinnere dich, schon als Kind bin ich mit Religion aufgewachsen. Als ich ein Jahr alt war, wurde mein Dad ein vollzeitlicher Pastor der österreichischen Pfingstgemeinde. Und wir zogen in das Kirchengebäude. Dort wuchs ich auf. Ich kannte also in meiner ganzen Kindheit nichts anderes als Religion. Kämpfe mit Gott. Und nun war ich plötzlich damit konfrontiert, das Gegenteil zu tun. Weil ich mein Gewissen falsch programmiert hatte, verwirrte mich mein Gewissen nun. So I had to reprogram my conscience. Ich musste also mein Gewissen neu programmieren. Ich musste sagen, hör zu, wenn ich gesegnet worden bin, dann werde ich Gott nie wieder um Segen bitten. Und ich werde niemandem mehr erlauben, noch einmal Gott segne dich zu mir zu sagen. Hör zu, dafür wurde ich buchstäblich von Menschen auf der ganzen Welt kritisiert, weil ich diese Aussage gemacht habe. Ihr habt keine Ahnung, wie viel Verfolgung ich erlebte, weil ich den neuen Bund predigte. Und ich werde nie damit aufhören. Und es ist mir egal. Ich werde nicht aufhören. Es hat Jesus zu viel gekostet und deshalb kann ich nicht aufhören. Jesus paid a price that was so, so painful. I am going to bring joy to his heart. Jesus hat einen Preis bezahlt, der so, so schmerzhaft war. Ich werde sein Herz erfreuen. This is my conscience. I had to really, really, really program my consciousness. Das war also mein Gewissen. Ich musste mein Gewissen wirklich, wirklich neu programmieren. And you have to do that too. Und das musst du auch tun. So you have to come to this true believe in your heart. Du musst an den Punkt kommen, an dem du in deinem Herzen wirklich glaubst. Dass es nicht eine einzige Segnung gibt, die nicht über dich ausgeschüttet worden ist. Es gibt nichts, was fehlt und was Gott dir noch geben muss. You know, religion makes us like dogs that chase their own tail. Wisst ihr, Religion hat uns zu Hunden gemacht, die ihrem eigenen Schwanz nachjagen. Hast du das schon gesehen? Sie jagen immer ihrem eigenen Schwanz nach und erwischen ihn nie. Das ist Religion. Sie versucht ständig Segnungen von Gott zu erhalten und bekommt sie nie. Das heißt, du solltest eigentlich ein Leben führen, in dem du in einer Erfahrung alles hast, was Jesus dir gegeben hat. So here is the important thing. Und hier ist das Wichtige, wirklich Wichtige, weil dies die Wahrheit ist und nicht deine Erfahrung, musst du die Entscheidung treffen, die ich getroffen habe. This is the truth and my experience is a lie. Dies ist die Wahrheit und meine Erfahrung ist eine Lüge. No, Rainer, you don't understand. Aber Rainer, du verstehst nicht. My bank account says I have nothing. Mein Bankkonto sagt, ich habe nichts. Well, the moment you say this is the truth, you're making this word of God the lie. Tja, in dem Moment, in dem du sagst, das ist die Wahrheit, machst du das Wort Gottes zu einer Lüge. You see, and this is the internal heart battle that we all have to fight. Siehst du, und das ist die innere Herzensschlacht, die wir alle täglich kämpfen müssen. Think about. Überleg dir das. Every day you're confronted by some. Jeden Tag wirst du mit Tatsachen konfrontiert, die die Wahrheit nicht als Wahrheit erscheinen lassen. Deshalb müssen wir täglich eine Entscheidung treffen. Ist meine Tatsache die Wahrheit oder ist das, was Gott sagt, die Wahrheit? Das ist eigentlich keine schwere Entscheidung. But because we've been living so much by the evidence is the truth, now we believe the truth is not the truth. Aber weil wir so sehr danach lebten, dass diese Tatsache die Wahrheiten sind, glauben wir nun nicht mehr, dass die Wahrheit die Wahrheit ist. You hear me? Hört ihr mich? Somebody said the YouTube stopped. There's nothing I can do. YouTube is still. Jemand sagte, dass YouTube aufgehört hat, aber nein, YouTube funktioniert immer noch. Also ist das Problem bei dir, nicht bei uns. Ich kann die Leute dort immer noch sehen. Okay. It's been so natural for us to live. Also schau, es war so natürlich für uns, so zu leben, the way that the evidence is the truth. Dass die Tatsachen die Wahrheit sind. Und deshalb nehmen wir jetzt die eigentliche Wahrheit und machen sie zur Lüge. So, let go to any area of your life. Du kannst irgendeinen Bereich deines Lebens nehmen. Okay. Va para qualquer área da sua vida. If there is a single area in your life that is not blessed. Wenn es irgendeinen Bereich in deinem Leben gibt, der nicht gesegnet ist, that means that the evidence that you're experiencing is not the truth. Dann heißt das, dass die Tatsache, die du erlebst, nicht der Wahrheit entspricht. Because both things that are opposite each other cannot. Denn wenn sie sich widersprechen, können nicht beide Dinge die Wahrheit sein. You know, and once I made this seemingly radical, but yet just really simple decision. Und als ich diese scheinbar radikale, aber eigentlich einfache Entscheidung getroffen habe, my life transformed in a way that it's so beautiful. Verwandelte sich mein Leben auf eine Weise, die so wunderschön ist. No, Daniel and me did the evaluations of our school of the prophetic and the supernatural last few days. Wisst ihr, Daniel und ich haben in den letzten Tagen eine Auswertung unserer Schule des Prophetischen und Übernatürlichen gemacht. We laughed, we cried, we had goosebumps. Wir haben gelacht, wir haben geweint, wir hatten Gänsehaut. It is so incredible to see what God. Es ist so fantastisch zu sehen, was Gott tut. I mean, the students that want to be part of our school, the hunger, the desire, it's just. Die Schüler, die Teil unserer Schule sein wollen, ihre Hunger, ihre Sehnsucht, das ist einfach überwältigend. I mean, we accepted a student 71 years old. Wir haben eine 71-jährige Schülerin angenommen, who said, please don't make me wait until next year. Die sagte, bitte lasst mich nicht bis nächstes Jahr warten. I'm 71, I'm old, I have no time to lose. Ich bin 71, ich bin alt, ich habe keine Zeit zu verlieren. I need to serve. Ich muss Jesus dienen. We looked at each other and we said, okay, if you can come in a few weeks, we'll take you. Wir schauten einander an und sagten, okay, wenn du in ein paar Wochen kommen kannst, dann nehmen wir dich dieses Jahr. And it's just amazing. God is doing such powerful things all over und the world. Und es ist einfach fantastisch. Gott tut so kraftvolle Dinge auf der ganzen Welt. Because people are finally willing to grab the truth and not worry about what they experience as the truth. Denn die Menschen sind endlich bereit, die Wahrheit zu ergreifen und sie machen sich keine Sorgen darüber, was sie als Wahrheit erlebt haben. Thank you, friend. Danke, Freunde, dass ihr uns mit Badges unterstützt. Ihr seid sehr nette Leute. Also schau. So look at this. Don't worry. What does it even mean to be lavish upon with this spiritual blessing? Was bedeutet es eigentlich, dass wir überschüttet worden sind mit diesen geistlichen Segnungen? Well, the word for blessing is a compound word. Das Wort für Segen ist ein zusammengesetztes Wort. It means declared prosperous. Es bedeutet für wohlhabend erklärt. Wenn die Bibel über Wohlstand oder Wohlhabend spricht, dann spricht es nicht von Geld. Es beinhaltet auch materielle Versorgung, aber sie spricht nicht darüber. You know, most Christian prosperity that Christians teach is, in my understanding, very unbiblical. Der Wohlstand, den die meisten Christen lehren, ist nach meinem Verständnis sehr unbiblisch. Also wirklich unbiblisch. You know, because biblical prosperity means, denn biblischer Wohlstand bedeutet, Prosperidade bíblica significa, that you live a life without limits, dass du ein Leben ohne Begrenzungen lebst you experience and have everything you need to fulfill God's purpose on earth. Und erlebst, was du alles hast, um Gottes Bestimmung zu erfüllen. So, let's look at prosperity from this point of view. Wir wollen Wohlstand nur aus dieser Perspektive betrachten. Do I need money to take care of our hundreds of children every day? Yes. Brauche ich Geld, um jeden Tag für unsere hunderte Kinder zu sorgen? Ja. But is money the only thing I need? Aber ist Geld das Einzige, was ich brauche? Natürlich nicht. I need the right people. Ich brauche die richtigen Menschen. I need government documents. Ich brauche Dokumente von der Regierung. I need health. Ich brauche Gesundheit. I need so many things. Ich brauche so viele Dinge. So money is not prosperity. Geld ist also nicht Wohlstand. Prosperity means that there are no more limitations and I can fulfill what God has for me on this earth. Wohlstand bedeutet, dass es keine Begrenzungen mehr gibt und ich das erfüllen kann, was Gott für mich auf dieser Erde hat. Das ist biblischer Wohlstand. And the Bible is telling us that we have been lavished upon with everything that we need to fulfill God's purpose on earth. Und die Bibel sagt uns, dass wir überschüttet worden sind mit allem, was wir brauchen, um Gottes Bestimmung auf der Erde zu erfüllen. Prosperous, that's what been thrown upon us. Als wohlhabend erklärt worden, das wurde über uns ausgeschüttet. So ask yourself this question. Stell dir diese Frage. What is it, what I know in my heart, God wants me to do? Was möchte Gott, dass ich tue? Was ist da in meinem Herz? And ask yourself the second question. Und stell dir die zweite Frage. Do I experience having this? Erlebe ich, dass ich das habe? This question you have to ask yourself. Diese Frage musst du dir stellen. So ask yourself this question. Also tu es. Do I have the finances to do everything God wants me to do and I don't have to worry about paying my bills? Habe ich die Finanzen, um alles zu tun, was Gott von mir möchte und muss ich mir dabei keine Sorgen machen, die Rechnung bezahlen zu können? Dann frage dich. Second question. Die zweite. Do I have the physical strength to do everything I believe God wants me to do? Habe ich die körperliche Kraft, um das zu tun, was Gott meiner Meinung nach von mir möchte? Stell dir diese Frage. You see, if you do something serving Jesus and you're so tired that you need 3 days of rest, you obviously are not prosperous. Siehst du, wenn du etwas tust, um Jesus zu dienen, und dann bist du so müde, dass du 3 Tage Ruhe brauchst, dann bist du offensichtlich nicht wohlhabend. Prosperity means to have everything God wants you to have to fulfill or that you need to fulfill God's purpose. Wohlstand bedeutet, dass du alles hast, was Gott möchte, dass du hast und was du brauchst, um Gottes Bestimmung auf der Erde zu erfüllen. Wenn du anfängst, das nicht auf materielle Dinge zu begrenzen und du begreifst, dass es auch Weisheit, Stärke, ja, auch Finanzen, Menschen, Strukturen, alles ist, dann erkennst du plötzlich, wie beschränkt viele Christen leben. Wir versuchen zuerst das zu haben, was wir unserer Meinung nach brauchen, und dann fangen wir an, das zu tun, was Gott von uns möchte. Wie kann das Sinn machen? Überleg dir das. Als ich die Kinder in Brasilien sah, hatte ich nichts und es war mir egal. Ich habe buchstäblich begonnen, das erste Haus mit nichts zu bauen. Ich hatte nichts. Dann wurde uns ein Land gegeben. Dann hatten wir ein bisschen Geld, um Ziegelsteine zu kaufen. Dann hatten wir ein paar Leute, die sagten, wir setzen die Ziegel zusammen. Und dann wurde uns alles gestohlen, das Land, alles. Wir fingen von vorne an. Heute haben wir über 20 Häuser gebaut. Überleg doch. This is what it means to be blessed with every single spiritual blessing. Genau das bedeutet es, dass man mit jedem geistlichen Segen gesegnet ist. I'm surrounded with the most amazing people. Ich bin umgeben mit den großartigsten Menschen. I don't count, but for sure we must employ close to 100 people. Ich zähle es nicht, aber wir müssen mit Sicherheit um die 100 Personen haben. It must come close to zumindest that. Annähernd. It's prosperity. Das ist Wohlstand. It's being blessed with every single spiritual blessing in the heavenly. Es ist mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt gesegnet zu sein. Also hör auf zu glauben, dass das, was du siehst und erlebst, die Wahrheit ist. The moment you look at your circumstances and say, well, that's how it is, you will never live in Ephesians 1:3. In dem Moment, in dem du auf deine Umstände schaust und sagst, so ist es eben, wirst du niemals in Epheser 1:3 leben. Du musst Zeit verbringen in deinem eigenen Herz, vielleicht dein Gewissen umprogrammieren, wenn es dich aufhält und sagt, das ist falsch. Und du musst deinem Herz immer wieder sagen, meine Umstände sagen mir nicht die Wahrheit. Ich akzeptiere euch nicht mehr als die Wahrheit. Die einzige Wahrheit, die ich von diesem Moment an in meinem Leben akzeptieren werde, ist, dass jeder einzelne Wohlstand aus Gottes Perspektive, Kraft, Energie, Weisheit, Verständnis, Gedächtnis, körperliche Kraft, Gesundheit, alles, mir bereits gegeben wurde. Es gehört mir, es gehört mir. Und dann sagst du, ich war wirklich, wirklich töricht. Dass ich der Lüge, dass meine Umstände die Wahrheit wären, erlaubt habe, mich zu berauben von der Wahrheit. Wie konnte ich das tun? Ich habe die Wahrheit verleugnet, weil ich die Umstände zur Wahrheit erklärt habe. Ich werde mein Leben nicht länger so leben. Und dann fängst du einfach an, Danke zu sagen. Und du überzeugst dein Herz, dass dies die echte Wahrheit ist, indem du über diese Wahrheit meditierst. Und am Anfang wird dein Gewissen zu dir sagen, du bist so ein Heuchler. Du rufst über deinem Leben aus, dass du mit jeder Segnung gesegnet bist. Schau doch dein Leben an, wo ist dieser Segen? Alles ist chaotisch. Und dann sagst du zu deinem Herz, wisst ihr, ich und mein Herz, wir kommunizieren den ganzen Tag über. Als ich wissenschaftlich verstanden habe, dass es eine permanente Kommunikation zwischen Herz und Gehirn gibt und ich den freien Willen habe, zu tun, was ich tun will, habe ich mich entschieden, mich an diesem Gespräch zu beteiligen. Am Anfang hat das Debbie wirklich durcheinander gebracht. Stell dir vor, wir leben in einer kleinen Wohnung. Und Debbie war mit einem Mann verheiratet, der den ganzen Tag ein Gespräch führte, aber da war niemand, mit dem er sprach. Und sie sagte, was hast du gesagt? Ich antwortete nichts. Nein, nein, ich habe dich gehört. Ich weiß, aber ich habe nicht mit dir gesprochen. Und sie sagte, aber es ist niemand im Haus, mit wem hast du denn gesprochen? Ich bin auf der Straße gelaufen und habe laut gesprochen. Und die Leute schauten mich merkwürdig an. Hör zu. Ich möchte kein Leben mit Begrenzungen mehr leben. Jesus hat zu viel für mich bezahlt, dass ich ein überfließendes Leben führen kann. Deshalb habe ich es meinem Herzen gesagt. Und wenn mein Herz zu mir sagte, wo bist du denn wirklich gesegnet? Schau dir doch das Chaos in deinem Leben an. Dann sagte ich, sei still, das ist nicht die Wahrheit. Ich weise dich zurück. Ich schicke diese Lüge weg. That's the only truth that will believe. Die Wahrheit ist, dass jede geistliche Segnung über mich ausgegossen ist. Das ist die einzige Wahrheit, die ich glaube. So habe ich es gemacht. Ich sprach den ganzen Tag laut. Ich mache das heute immer noch ein bisschen. Oder nicht? Ich weiß es gar nicht. Mache ich es? Okay, ich mache es. Gut. Ich denke, es ist gut. Aber überleg doch mal. Unser Herz spricht, unsere Umstände sprechen und wir halten den Mund und sind still. Das macht doch keinen Sinn. Wenn deine Umstände reden, dann antworte. Wenn dein Berg zu dir spricht, ich bin riesig, sag zu ihm, verschwinde, geh ins Meer. When your conscience talks, wenn dein Gewissen redet und sagt, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ich muss Gott überzeugen. What are you doing here? Was tust du hier? Say, conscience, you've been programmed wrong and I don't accept this voice. Dann antworte Gewissen, du bist falsch programmiert und ich akzeptiere diese Stimme nicht. Sage, ich werde das glauben, was Gott sagt, dass es die Wahrheit ist. Als ich anfing, so zu leben, war es so schockierend, wie sich meine Umstände veränderten. Ich denke, die zwei Personen, die am meisten schockiert waren, waren ich und Debbie. Debbie, heute sagt sie das nicht mehr, aber am Anfang sagte sie Folgendes. Typisch du. Typisch du. Egal was du tust, egal was, wo du hingehst, du bist immer gesegnet. Und ich meine, in natürlichen, praktischen Umständen, Türen öffneten sich, Dinge fingen an sich zu verändern, es war wirklich wunderschön. Also denk daran. Hör auf, Gott davon zu überzeugen, dass er dich segnet, bitte. Hör auf deine Erfahrungen zu schauen und zu sagen, das ist die Wahrheit, das ist nicht die Wahrheit. Schau deine Erfahrungen an und sage, okay, ich werde das nicht länger als Wahrheit akzeptieren. Ich mache dich nicht länger zur Wahrheit in meinem Leben. Die einzige Wahrheit in meinem Leben ist von heute an das, was Gott sagt und was er durch Jesus Christus getan hat. Aber Reinhard, ich habe das 3 Wochen lang gemacht und nichts hat sich geändert. Es zu sagen, verändert noch nichts. Wenn du dein Herz überzeugst, verändert es sich. Und das ist ein so großer Fehler, den viele Menschen machen. Wir sind dabei, ein herrliches Video auf YouTube zu posten. Eine Freundin von mir, die keine Kinder bekommen konnte, hat 2 wunderschöne Mädchen, weil sie ihr Herz überzeugt hat. Und sie beschreibt den Kampf, durch den sie während dieses Prozesses ging. Es ist so schmerzhaft, die religiösen Lügen in unserem Herz zu konfrontieren, so schmerzhaft. Und du musst dich durch diesen Schmerz durchboxen. Denn seit Jahrzehnten haben viele von uns so ernsthaft geglaubt, dass die religiösen Lügen tatsächlich wahr sind. Und weil wir das seit so vielen Jahren geglaubt haben, wird nun, wenn wir sagen, dass das, was Gott sagt und in Jesus getan hat, die Wahrheit ist, unser Herz so laut schreien, denn unser Herz hat den Beweis. Und das sind unsere Umstände. Das heißt, unser religiös programmiertes Herz und unsere Umstände verbinden sich. Das muss vom Heiligen Geist sein, denn ich habe noch nie darüber nachgedacht. Also das religiös programmierte Herz und unsere Umstände verbinden sich. Und sie bestätigen sich gegenseitig. Das religiös programmierte Herz sagt, siehst du, ich habe recht. Ich bin nicht gesegnet. Ich werde zu Gott schreien, dass er mich segnet. Und die Umstände sagen, ja, ich stimme dir zu. Das heißt, die Umstände und das religiös programmierte Herz verbinden sich in Einheit. Und sie versuchen dir immer zu sagen, dass sie recht haben und dass das, was Gott sagt, falsch ist. Nun musst du durch diesen schmerzhaften Prozess gehen. Du musst sagen, ich akzeptiere nicht länger irgendwelche Lügen, auch wenn sie wie die Wahrheit aussehen. Ich werde einfach Gott danken, dass durch Jesus Christus alles getan ist. Und hör mir zu. Wenn du Epheser 1, Vers 3 nicht erlebst, dann gebe ich dir einen persönlichen Rat. Das tat ich. Vergiss alle anderen Bibelverse für einen Moment. Mache diesen einen zu deiner Erfahrung. Ich liebe es, meine Bibel zu lesen, und ich habe das getan, seit ich Kind war. Aber als Gott mich konfrontierte, hörte ich auf, irgendwas anderes in der Bibel zu lesen. Und ich habe aufgehört, über irgendetwas anderes zu beten, zu denken und zu meditieren. Gar nichts. Ich habe mich so schlecht gefühlt, als ich das tat. Aber es war mir egal. Ich erinnere mich nicht, wie viele Monate es dauerte, aber an jedem einzelnen Morgen sagte ich, ich muss das zu meiner Erfahrung machen. Und solange es nicht meine Erfahrung ist, werde ich es nicht loslassen. Und das tat ich auch nicht. Und weißt du, plötzlich kam ich in diese unbeschreibliche tiefe Ruhe Gottes hinein. Ich musste nicht einmal mehr über diesen Vers nachdenken. Es wurde zu einem Teil meiner DNA. Er wurde ein so großer Teil von mir, dass ich morgens aufwachte und wusste, es wird heute der fantastischste Tag, weil ich bereits gesegnet bin. Am Anfang tat ich Folgendes. Ich sagte, Herr, weil du bereits jede geistliche Segnung über mich ausgeschüttet hast, werde ich heute nur diese eine Erfahrung akzeptieren. Ich werde es in jedem einzelnen Bereich meines Lebens erfahren. Und ich schaute die Bereiche an, die nicht mit dieser Bibelstelle übereinstimmten. Und ich sagte, Umstände, ihr seid falsch. Ihr seid nicht die Wahrheit. Ich akzeptiere euch nicht mehr als Wahrheit. Nicht länger, ich habe das zu lange gemacht. Und ich brauchte ein paar Monate. Aber nach ein paar Monaten wurde das zu einem natürlichen, normalen Teil meines Lebens. Als es erst einmal ein natürlicher und normaler Teil meines Lebens geworden ist, bin ich in diese tiefe, tiefe Ruhe eingetreten. Mein Herz war überzeugt. Und die Wahrheit begann sich in meinem Leben zu manifestieren. Und ich schaue zurück in meinem Leben. Und ich denke, wie stressig war mein Leben, weil ich immer versuchte, Gott davon zu überzeugen, mich zu segnen. Und ich schaue das heute an und bei all den Herausforderungen des täglichen Lebens. Und Herausforderungen sind Teil des Lebens. Weißt du, als ich anfing, das zu erleben, bedeutete das nicht, dass alle Herausforderungen aufhörten, nein. What was for me so beautiful. Aber was für mich so wunderschön war, the sense of peace I can face a challenge today is almost surreal. Ist das Gefühl des Friedens, mit dem ich mich heute einer Herausforderung stellen kann. Das ist fast surreal. Ich stehe vor Herausforderungen und da ist Frieden in meinem Herzen. Da ist eine Sicherheit, dass alles gut wird, weil ich gesegnet bin. Und da ist dieses tiefe Empfinden von Sieg, selbst mitten in Schwierigkeiten. Leute, mein Herz sehnt sich so sehr danach, dass jeder Christ auf der Welt so ein Leben führt. Das ist so eine Sehnsucht in meinem Herzen. Ich sehe Christen, die kämpfen. Ich sehe Christen, die so gestresst sind wegen den ersten schlechten Nachrichten, die sie erhalten. Ich sehe Christen, die sich verausgaben, weil sie Jesus dienen. Und ich denke, wie kann das Gott überhaupt verherrlichen? Und obendrein macht es unser Leben wirklich schrecklich. Aber es verherrlicht Gott noch nicht einmal. Also ergreift wirklich diese Wahrheit. Wir müssen eine simple Sache begreifen, dass mein religiös programmiertes Gewissen und die Umstände zusammen nicht die Wahrheit sind. Meine Erfahrung ist nicht die Wahrheit. Die einzige Wahrheit ist, was Gott sagt. Und Gott sagte, du, mein geliebtes Kind, du bist vollkommen wohlhabend. In jedem einzelnen Bereich deines Lebens. Solange das nicht deine tägliche Erfahrung wird, lebst du nicht in der Wahrheit, du lebst in etwas anderem. Weißt du, wie sehr sich Gott danach sehnt, dass all seine Kinder in dieser Wahrheit leben? Wir würden jedes einzelne Land auf der Welt verändern. Denn dann wären wir plötzlich eingetreten in den Segen von Abraham. Sei gesegnet durch Glauben und sei ein Segen durch Glauben. Kannst du dir das vorstellen? Wenn jeder Christ so lebt, ohne Stress und Anstrengungen erleben wir alle Segnungen, die uns gehören. Und dabei sind wir nicht selbstzentriert. Denn ich verstehe, dass Gott in 1. Mose 12 sagt, hey, ich werde dich segnen und dich zu einem Segen machen. Wir leben also nun in diesem Segen und er schwappt auch ständig über auf andere. Das heißt, jeder Ort, an den wir gehen, wir werden automatisch gesegnet sein. Wir hatten 3 Tage lang einen jungen Mann hier. Ich habe ihn eingeladen, am Samstag zu kommen. Und er blieb einfach bis gestern Abend da. Er schickte mir eine so wunderschöne Nachricht und dankte mir einfach. Normalerweise ist er in einem religiösen System und deshalb hatte er bei christlichen Leitern nur erlebt, dass sie eine Botschaft verkündeten, die Menschen benutzten und missbrauchten. Und nun kam er 3 Tage lang hierher und er war noch nie in meinem Haus. Und er erlebte Freundlichkeit, Liebe, Segen. Und als er mir die Nachricht schrieb, dachte ich, wir haben doch gar nichts getan. Wir haben einfach unser Leben wie immer gelebt. Doch dann erkannte ich, dass es in Epheser 1, Vers 3 nicht um dich geht. In Epheser 1, 3 geht es darum, dass du in jedem geistlichen Segen lebst und dass du diesen auf andere Menschen überschwappen lässt. Das heißt, auf dieselbe Weise, wie Gott und Jesus all diese Segnungen über dich ausgegossen haben, gießt du sie nun über andere Menschen aus. Was würde passieren? Reden wir mal von Brasilien. Was würde passieren, wenn 70 Millionen Evangelikale so leben würden? Ich werde eine kühne Aussage machen. Wir könnten den schlimmsten und den korruptesten und den gottlosesten Präsidenten haben und das Land würde sich trotzdem verändern. Lass mich das noch einmal sagen. Wir könnten den korruptesten und den gottlosesten und den bösartigsten Präsidenten in Brasilien haben. Aber wenn ein Drittel von allen Brasilianern, die evangelikale Christen sind, in dem himmlischen Segen leben würden, der ihnen bereits gegeben wurde, und sie diesen jeden Tag über jemanden ausgießen würden, der Gott noch nicht kennt, würde sich diese Nation schneller verändern, als irgendjemand sich das ausmalen kann. Unsere Nation ist in den Händen der Söhne Gottes, nicht in den Händen der Politiker. Aber die Söhne Gottes leben nicht wie die Söhne Gottes. Sie versuchen immer noch, Gott davon zu überzeugen, sie zu segnen. Sie schreien weiterhin zu Gott, dass er etwas tun soll, das bereits geschehen ist. Sie machen weiterhin die Umstände zur Wahrheit, was sie nicht sind. Und wenn sie dann doch irgendeinen Segen erhalten, dann behalten sie ihn für sich. So verändert sich keine Nation. Aber vor vielen Jahren ließ mich Gott in die Zukunft sehen. Und er zeigte mir ein Volk, das aufsteht. Die Söhne Gottes manifestieren sich. Und diese Söhne Gottes werden Nationen verändern. Warum schließt du dich mir also nicht an und bist ein manifestierter Sohn Gottes, der in dem Segen lebt, der dir bereits gehört? Er gehört dir. Und dann gib ihn an alle anderen weiter. Leute, ich wollte heute nur eine halbe Stunde machen, aber jetzt ist es eine Stunde. Das passiert, wer weiß, worüber wir morgen sprechen. Es ist gut, Chris Cyborg zu sehen. Und das ist eine Dame, die ich hier gesehen habe, an die ich jeden Tag seit einiger ziemlich langer Zeit denke. Ich weiß nicht, ob sie immer noch im Live ist. Falls du da bist, schick mir eine Nachricht. Denn seit einiger Zeit denke ich täglich an dich. Ich glaube, der Heilige Geist erinnerte mich an dich, aber ich habe den Kontakt verloren. Es geht um Camilla aus Berlin. Also Camilla, wenn du immer noch hier bist, schick mir eine Telegram-Nachricht heute. Gott hat wunderbare Pläne für dich. Leute, danke, danke, danke. Ihr seid so gesegnet. Denn Gott hat das alles über euch ausgeschüttet. Überzeugt euer Herz. Akzeptiert keine anderen Umstände. Sagt nicht länger, hey, ich erlebe es nicht und das, was ich erlebe, muss wahr sein. Macht das nicht mehr. Weist die Lüge zurück. Und graviere die Wahrheit tief in dein Herz ein. Schaut eure Umstände an und sagt, es ist mir egal, was ihr mir entgegenschreit. Lauf durch dein Haus, wo du arbeitest, egal wo du bist, den ganzen Tag lang und sprich. Und wenn die Leute sagen, er ist verrückt, er spricht mit sich selbst, dann lächle einfach und sage, nein, ich spreche mit meinem Herz und ich spreche mit meinen Umständen. Und wenn du klug bist, dann lernst du dasselbe zu tun. Und dann wird es zur Erfahrung in deinem Leben werden. Und dann werden wir Menschen sein, die als manifestierte Söhne Gottes erkannt werden. Wir sehen uns morgen um 13 Uhr. Hey, du bist gesegnet. Wir sehen uns, Leute.